So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Umwelt- und Nerd-Podcasts des Hybrid Art Labs in Leipzig. Ich bin heute zu Gast im Deutschen Biomasseforschungszentrum in Leipzig. Ich bin spezieller zu Gast bei Dr. Peter Kornatz. Er hat mir bereits eine Führung über das Gelände gegeben. Und es war sehr spannend und war eine gute Inspiration, um jetzt in ein äußerst motiviertes Interview zu starten. Ich bin äußerst motiviert. Erstmal kurz zu Ihnen, Herr Kornatz. Sie sind Diplom-Geograf und haben an der Universität Gießen Ihr Diplom gemacht und waren dann wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Institut für Betriebslehre der Ernährungs- und Agrarwissenschaften an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Dort haben Sie dann promoviert und Okay. sind Doktor Agrar geworden. Was ich übrigens noch gar nicht wusste, dass es diese Bezeichnung gibt, das habe ich ganz neu dazugelernt, fast schon, also zu meiner Schande. Genau. Und da haben Sie aber schon zu einer ackerbaulichen Landnutzungsänderung durch die Biogaserzeugung in Deutschland promoviert. Ja. Ein sehr spannendes Thema. Da kommen wir heute auch noch spezieller drauf. Ich möchte aber jetzt, und seit 2017, also jetzt seit knapp zwei, eigentlich anderthalb Jahren, so ziemlich, sind Sie jetzt hier am Deutschen Biomasseforschungszentrum in Leipzig. Willkommen in Leipzig. Danke, Herr Pfaff, freut mich sehr. Ja, Sie arbeiten ja an unglaublich vielen Projekten, da kommen wir dann aber vielleicht später nochmal drauf, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Ich würde jetzt aber gerne für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erstmal klären, was macht das Deutsche Biomasseforschungszentrum? Was ist der Hauptfokus von dieser Einrichtung? Also, das lässt sich erstmal vielleicht mal ganz platt sagen. Das Deutsche Biomasseforschungszentrum beschäftigt sich natürlich vorwiegend mit Biomasse. Das ist natürlich ein sehr weites Feld und wir haben eigentlich die Beschränkung darauf, dass wir uns vornehmlich, zumindest so ist die Historie, mit Biomasse zur energetischen Nutzung beschäftigen. Das heißt, mal ganz klassisch, Brennholz wäre zum Beispiel eine solche Geschichte. So einfach ist es natürlich nicht. Diese energetische Biomassennutzung hat natürlich wahnsinnig viele Facetten. Wir haben hier zum Beispiel den Bereich thermochemische Konversion, der sich mit Verbrennung beschäftigt. Also alles, was in die Holzverbrennung geht, ganz klassisch Kaminöfen und gerade auch jetzt in Hinsicht auf Emissionen. Das wird hier untersucht, Pelletöfen oder auch Verbrennung von, na, sagen wir mal, ein bisschen exotischen Geschichten, wie zum Beispiel Reisspelzen, gibt es Projekte, die untersucht werden. Und dann haben wir natürlich Bereich Bioraffinerien, die sich mit allen möglichen Pflanzenölen und zum Beispiel auch Biokerosin oder Kraftstoffe für Kraftwagen auseinandersetzen. Das ist hier dann unser Bereich, der Bereich biochemische Konversion, in dem ich tätig bin, der sich hauptsächlich mit Biogas beschäftigt. Und dann haben wir noch den übergeordneten Bereich Bioenergiesysteme, die praktisch dieses gesamtheitliche Bild und in die Politikberatung mit reingehen. Wir müssen ganz klar sagen, dieser Fokus auf die rein energetische Nutzung, der ist immer noch da, aber es kommt auch immer mehr von der Politik diese Kaskadennutzung im Sinne von stoffliche Nutzung, sprich ich nutze eine Biomasse mehrmals, sprich als Baustoff eventuell und später dann vielleicht nochmal energetisch im Sinne der, ich sag's mal vorsichtig, Entsorgung. Da geht auch diese Richtung jetzt mehr hin und da orientiert sich auch die Forschung langsam mehr hin. Und ein Projekt haben wir, das ist ein bisschen, man sagt exotisch, es ist ja viel in den Medien diese Diskussion Proteinversorgung durch Stimmt, Insektenzüchtung, ja. Tatsache. Und wir haben Tatsache ein Projekt, was sich genau damit beschäftigt, mit der Insektenzüchtung auf Substraten, wie zum Beispiel Abfallstoffe, um daraus Insekten zu züchten und die für die Proteinversorgung zu nutzen. Das ist was. Proteinversorgung von Nutztieren oder tatsächlich auch von Menschen? Also auch von Menschen. Ja. Also ich habe es letztens gerade hier in Reubnisser Kaufland gesehen, steht tatsächlich im Regal, stehen die ersten Mehlwürmer zum Kaufen, schön Ja, getrocknet. ja. Also ein beides, ja. Zur Tierversorgung. Das hast du bei Kaufland schon gefunden. Ja, in bei Kaufland gibt es tatsächlich, bei den Backwaren gibt es... Bei den Backwaren gibt es Mehlwürmer und Heuschrecken. Stimmt, man benutzt sie ja für Quiche. Ja, genau. Man benutzt sie für Quiche. Ja, aber da haben wir da gibt es Projektpartner, mit denen zusammengearbeitet wird. Ja. Und die Sachen werden hier auch untersucht. Also dieses Feld ist wahnsinnig, wir haben ein wahnsinnig breites Forschungsfeld, muss man ganz klar sagen. Okay, danke für diese Einführung über das Deutsche Biomasse-Forschungszentrum. Ich würde jetzt mal ganz kurz, also wir werden jetzt dieses Gespräch vorwiegend über Bioenergie führen und ich möchte kurz so zusammenfassen, was im ersten Absatz Wikipedia über Biogas sagt, und zwar über das Jahr 2013, über den Stand in Deutschland. Da gab es in Deutschland 7.720 Biogaskraftwerke, die insgesamt 27 Millionen Megawattstunden produziert haben, was 4,3% des deutschen Gesamtenergiebedarfs entsprach. Und davon waren 75% in der Hand bäuerlicher Betriebe. Dafür wurden auch 10,6% der deutschen Ackerfläche genutzt. Ich gehe davon aus, dass 2013 den meisten Leuten nicht klar gewesen ist, dass bereits 4,3% der Gesamtenergie durch Biogas zur Verfügung gestellt wurde. Das ist eine große Zahl. Wie sieht diese Zahl heute aus? Ich meine, wir sind jetzt 5-6 Jahre später. Ja, die hat sich natürlich durchaus geändert. Also ist ja schon, muss ich richtig sagen, eine ganze Zeit lang her. Vielleicht muss man erstmal einen Begriff klarstellen. Der Begriff Biogaskraftwerk ist nicht so ganz korrekt. Bei Biogasanlagen reden wir einmal in der Mehrzahl von den klassischen Blockheizkraftwerken zur Strom- und Wärmeerzeugung. Das ist richtig, das ist auch die Großzahl der Anlagen. Aber es gibt natürlich auch Biomethan-Einspeiseanlagen, das heißt, die das Biogas auf Erdgasqualität aufbereiten und ins Gasnetz einspeisen. Da reden wir natürlich nicht mehr von Kraftwerk, sondern das sind Biomethan-Einspeiseanlagen, die das Gas einspeisen, das an anderer Stelle entnommen werden kann und dann auch ganz zielgerecht an Stellen, wo man den Strom und die Wärme braucht, wieder ausgespeist werden kann und in Blockheizkraftwerken dann verwertet werden kann. Vielleicht zur Zahl. Wir sind mittlerweile zum Stand 2017, ist es ja, 8.900 Biogasanlagen haben wir jetzt aktuell in Deutschland. Und installierte Leistung haben wir momentan 4,1 Gigawatt installiert tatsächlich. Davon wird momentan flexibel zur Verfügung gestellt, etwa 570 Megawatt. Das heißt, flexibel zur Verfügung gestellt, dass man das tatsächlich zum Ausgleich von Stromspitzen, die durch die anderen fluktuierenden erneuerbaren Energieträger wie Wind und Solar zustande kommen, abdämpfen kann. Mhm. Und das ist auch so mehr oder weniger ein bisschen die Zukunft der Biogasanlagen. Da wird die Zukunft der Biogasanlagen gesehen, weil die flexibel einsetzbar sind und steuerbar sind im Gegensatz zu Wind und Solar. Insgesamt Strommenge erzeugt waren wir 2017 bei 32,5 Terawattstunden Strom. Mhm. Das ist etwa 15% von dem, was erneuerbare Energien insgesamt zur Verfügung stellen und 5,4% vom Gesamtstromverbrauch in Deutschland. Was ein bisschen vergessen geht bei den Angaben, ist die Wärme tatsächlich. Mhm. Und die ist auch nicht zu verachten. Also wir haben gerade etwa 17,2 Terawattstunden Wärme, die durch Biogasanlagen, durch die Blockheizkraftwerke zur Verfügung gestellt werden. Und das zumindest. Und vielleicht zu den landwirtschaftlichen Anlagen. Diese 75%, also ich habe mir das mal durchgerechnet, ich komme so etwa auf 90%, die tatsächlich von Landwirten oder von landwirtschaftlichen Betrieben letztendlich betrieben werden. Das ist ist auch der Hauptteil. Ja. Es sind aber auch Stadtwerke auch dabei, die sind dann in den anderen 10% mit dabei. Aha. auf die Nutzung für die Landwirte kommen wir später noch. Ich würde jetzt gerne mal kurz darüber sprechen, wie jetzt so eine Biogasanlage Stück für Stück funktioniert und diesen Prozess mal ganz kurz durchgehen. Also ich beginne mit der Biomasse. Also ich beginne ja eigentlich mit dem Ausgangsmaterial. Was kommt denn da jetzt so in Frage? Letztendlich kommt erstmal jegliches organisches Material in Frage. Mhm. Vielleicht fokussieren wir uns jetzt mal auf diese klassische landwirtschaftliche Biogasanlage. Vornehmlich Gülle aus der Stallhaltung wird eingesetzt und dann natürlich nachwachsende Rohstoffe in Form von Pflanzenmaterial. Sprich, es wird geerntet, das nachwachsende Pflanzenmaterial wird seliert, damit es lagefähig ist. Praktisch ganz klassisch, wie man das von der Viehhaltung, der Futtervorbevorratung auch kennt. Mhm. Und das wird dann zeitgerecht eingesetzt. Also man hat ja, wenn man von der klassischen Anlage ausgeht, die wirklich kontinuierlich übers Jahr durchläuft, man kennt ja die Verbräuche und die Gaserzeugung, die die Anlage braucht, um den Motor praktisch am Laufen zu halten. Mhm. Und dann setzt man die Biomasse zielgerichtet über die Fütterungseinrichtungen in den Fermentern ein. Die Fütterungseinrichtungen, damit wir nicht verwirrt sind, meint, es füttert den Fermenter. Genau, es füttert den Fermenter. Genau, wir reden auf einem Betrieb, wo auch gleichzeitig ja Tiere gefüttert werden. Die Fütterungseinrichtung, also der Fermenter hat einen eigenen Fütterer. Genau, man muss dann diese Namensgebung ist letztendlich, also man spricht tatsächlich vom Fermenter. Füttern, ja, oder klassischerweise. Ich meine, ich habe es auch gesehen, ja, der Trog, ja, ja. Der den genau, Fermenter füttert, genau, ist genau. Ja ähnlich einem Trog, mit dem man auch eine Kuh füttert. Genau, kann man ja. So sehen, die Größenverhältnisse sind je nach Anlage ein bisschen anders, aber tatsächlich wird er ein-, zweimal am Tag beschickt und dann praktisch kontinuierlich in Fütterungsintervallen wird der Fermenter beschickt. Also das bedeutet jetzt, was da reinkommt, ist im Endeffekt entweder Kuhscheiße oder ich benutze Pflanzenmaterial, das ich angebaut habe und da benutze ich jetzt Teile, die bei der Ernte übrig bleiben oder tatsächlich die gesamte Pflanze gleich von vornherein. Klassischerweise benutzt man Pflanzen, die angebaut wurden. Und ganz beliebt ist ja Silomais, ganz einfach, weil die Erntetechnik ist ja schon über die Viehfütterung etabliert. Sie ist da, die Landwirte haben da langjährige Erfahrung mit dieser Technik. Aber es werden auch natürlich Ernterückstände mit eingebracht. Ja, und das ist aber, sind aber eher Einzelfälle und die Mengen sind auch nicht so. Dieses Ausgangsmaterial ist nun also eine Mischung aus Gülle und aus Pflanzenrohstoffen, nachwachsenden Rohstoffen. Und das ist jetzt praktisch in einem riesengroßen Bottich gesammelt und beginnt sich nun von selbst zu verkompostieren. Na, verkompostieren ist vielleicht das Falsche. Also wir ist hier tatsächlich eine Vergärung unter Luftabschluss. Ja, und von selbst, also diesen Prozess, wenn man die Anlage einmal etabliert, muss man anfahren, wie jeden biologischen Prozess. Und das geschieht dadurch, dass man sich möglichst Impfgülle von einer anderen Anlage holt und dann das Substrat, was man verwendet will, anfüttert, um praktisch auch die Biologie darauf einzustellen. Und dann den Prozess langsam etabliert. Hat man am Anfang die Gasqualitäten sind am Anfang nicht so, dass man sie im Motor verwenden könnte. Die werden dann noch über die Notgasfackel abgefackelt, um praktisch das Methan klimaneutral zu verwerten, dass man keine Klimaemissionen bekommt. Und wenn die Gasqualität dann die Schwelle erreicht, indem man sie im Blockheizkraftwerk verwenden kann, geht es in die Verstromung bzw. in die Verstromung und Wärmeerzeugung mit hinein. Okay, das war es praktisch schon. Oder habe ich das richtig verstanden? Wir haben eigentlich zwei Schritte. Wir haben den Rohstoff, wir haben einen Fermenter und dann haben wir das Gas. Genau, das ist praktisch das Gas. Und wie das Gas verwertet wird, in den meisten Fällen ist es halt eben diese klassische Nutzung über Blockheizkraftwerke, ja. Verstromung und Wärmenutzung. Und es gibt halt eben auch noch die Möglichkeit der Aufbereitung auf Biomethanqualität für Einspeisung des Erdgasnetz. Das sind aber nicht eher seltenst die klassischen landwirtschaftlichen Anlagen, sondern das sind dann schon Anlagen in der Regel von Stadtwerken oder Energieversorgern betrieben, weil es da auch schon, ja, also es ist technisch anspruchsvoller und vom Landwirt, es gibt landwirtschaftliche Anlagen, ganz, ganz, ganz vereinzelt, die das machen. ganz geringer Anteil, aber es ist von der Prozessführung doch anspruchsvoller. Die Einspeisung, wenn ich das richtig im Kopf habe, kann nur bis zu einem bestimmten Prozentsatz erfolgen, oder? In das Erdgasnetz. Weil Biogas, wenn ich das richtig im Kopf hatte, sind die Anlagen zur Verbrennung von Erdgas nicht geeignet, um mehr Biogas aufzunehmen in einem Anteil, oder? Ja, das ist richtig, aber wenn wir von einer Einspeisung in Biomethanqualität bzw. auf Erdgasqualität reden, ist es so, dass ich vorher das Methan komplett abspalte und praktisch das Methan vollkommen auch ins Erdgasnetz einspeisen kann, was ich erzeuge. Ja, okay. Ja, also es darf kein CO2-Anteil mehr dabei sein, sozusagen. Genau. Also ich habe Anforderungen, die der Gasnetzbetreiber letztendlich mir setzt. Diese muss ich erfüllen und dann kann ich das, was hinten aus meiner Aufbereitungsanlage rauskommt, komplett einspeisen. Ah ja. Aha. Das heißt sozusagen, der Übergang von Erdgas auf Biogas hätte jetzt gar keine weiteren technischen Voraussetzungen oder müsste gar nicht neu komplett umgebaut werden, weil die Kraftwerke, die jetzt benutzt werden, um Erdgas zu verbrennen, auch mit dem Biogas funktionieren würden. Genau, man speist praktisch, es wird praktisch ins Erdgasnetz eingespeist und diese Ausspeisung, wenn man vom Bio-Erdgas spricht, von der Biogasnutzung aus dem Erdgasnetz heraus, ist praktisch eine bilanzielle Frage nur noch. Ich speise einen bestimmten Satz ein und wenn ich diesen ausspeise, dann bin ich noch im Bereich, wo ich sagen könnte, naja, das ist Biogas, aber das ist rein nur noch keine technische Frage, sondern eine bilanzielle Frage. Ja. Wieso ist denn Biogas im Gegensatz zu Erdgas klimaneutral? Da kommt jetzt so ein bisschen, also jetzt kann man ganz lapidar antworten, ja, es ist aus nachwachsenden Rohstoffen, das ist aber ein bisschen zu einfach, meines Erachtens. Das ist eine Kreislauffrage und eine Dauer des Durchlaufszyklus. Sprich, wenn ich jetzt meine nachwachsenden Rohstoffe anbaue und in die Biogasanlage letztendlich reinfahre und vergäre, kommen nachher bei den Emissionen die Dinge zu tragen, die in einem Jahr von der Pflanze gebunden wurden. Also ne, das Klimagas ist das CO2. Genau, das Klima. Das CO2 wird von den Pflanzen aufgenommen, wird von den Pflanzen fixiert. Genau, und steckt jetzt in der Pflanze. Genau, dann wird das durch Vergärung und die Verstromung wieder freigesetzt und wird dann, wenn ich die gleiche Masse Biomasse wieder auf meinem Feld anbaue, rein bilanziell wieder gebunden, im kurzen Kreislauf, rein theoretisch innerhalb eines Jahres und wird damit somit in Anführungsstrichen nicht klimawirksam. Also wie gesagt, rein bilanzielle Frage. Während die Frage bei Erdgas ja eine ganz andere ist. Da haben wir es mit fossilen Rohstoffen zu tun, die letztendlich ja im Carbon 300 Millionen Jahre ist es her entstanden sind und momentan gar nicht in der Umwelt sind. Und wir setzen die jetzt praktisch frei. Und diese Bindung, diese Rückbindung des CO2s wieder in Erdgas, kann man sagen, findet statt, findet aber nicht in der Rate statt, wie wir es freisetzen. Gleiches Problem bei Erdöl oder auch gleiches Problem bei Kohle. Wobei bei der Kohle wieder ein ganz anderes Problem ist. Diesen Zyklus kriegt man unter jetzigen Umweltbedingungen gar nicht mehr geschlossen. Diese Karbonisierung konnte letztendlich deshalb nur in den Mengen im Carbon stattfinden, dass Wälder abgestorben sind, aber noch keine Organismen vorhanden waren, die in der Lage gewesen wären, dieses Holz zu verwerten, sprich Pilze oder sowas. Das gab es in dem Sinne noch nicht. Also die Aufspaltung von Lignin war noch nicht etabliert. Deshalb konnten die Bestände praktisch in den fossilen Zustand übergehen und wurden verkohlt. Und das setzen wir jetzt alles frei. Erstens mal ohne irgendwie auf Aussicht, dass dieser Prozess wieder stattfindet und auch gar nicht in dieser Geschwindigkeit, wie wir es jetzt eigentlich bräuchten, dass uns das CO2, ja auf Deutsch gesagt, nicht auf die Füße fallen würde. Ja. Und deshalb muss man versuchen, CO2 in diesen kurzen Zyklen zu halten und praktisch im Sinne der Wiederverwertung zu nutzen. Und deshalb kann man bei Biogas davon sprechen, dass es klimaneutral ist. Mhm. Wunderbar. Danke für die Erklärung. Jetzt komme ich zu einer Frage, die hat mich sehr interessiert die ganze Zeit. Wir haben jetzt gerade über die Rohstoffe gesprochen. Kommen menschliche Exkremente auch zur Fermentation in Frage? Ja, selbstverständlich. Jetzt muss man vielleicht mal in andere Länder gucken, wenn man mal dran denkt, in Afrika oder Indien. Da gibt es ja durchaus Systeme, dass man ja kleine selbstgebastelte Biogasanlagen hat, wo das tatsächlich so läuft, dass man alles, was man an Organik übrig ist, letztendlich da reinschüttet und auch menschliche Exkremente natürlich. Das geht ohne weiteres und die benutzen das hauptsächlich, um ihr Kochgas zu erzeugen. Gerade wie sogar in ländlichen Regionen, Indien und Afrika, wo sie keine Stromversorgung haben oder wo sie keinen Zugang zum Gasnetz haben, da funktioniert das recht gut. Wird hier ja auch gemacht, in den Kläranlagen über die Faultürme. Da haben wir auch eine Biogaserzeugung, die dann letztendlich... Besteht in Leipzig so ein Faulturm? Ich kenne jetzt die Leipziger Kläranlage, kenne ich nicht. Ja. Aber normalerweise sind die mittlerweile mit Faultürmen ausgestattet, um praktisch den Klärschlamm auszugasen, dass wir keine Emissionen aus den Klärschlämmen haben nachher. Ist normalerweise Standard. Wie gesagt, ich kenne die Leipziger Kläranlage. Also es ist auch der Standard? Soweit meines Wissens, ja. Wir können sagen, dass wir in Deutschland bereits so weit sind oder die meisten Kulturen oder jetzt die meisten Länder, dass sie die eigenen menschlichen, dem eigenen menschlichen Unrat tatsächlich schon umgesetzt wird in Energie. Ja, wobei man muss ganz klar sagen, der Energiegehalt ist nicht besonders groß. Ah. Das ist nicht so, dass das die große Masse wäre, um die Stromversorgung. Aber liegt das jetzt an der Menge oder hat Gülle da einfach einen anderen Wert? Das liegt dann im hohen Wassergehalt und auch dem geringeren Energiegehalt an der Exkremente, das muss man ganz klar sagen. Also Abwasser ist ja jetzt nicht so, dass Sie das vom Energiegehalt mit nachwachsenden Rohstoffen vergleichen könnten. Ja. Aber ja, okay, nicht mit nachwachsenden, mit Gülle ja, vielleicht schon. Oder mit Gülle, nicht? Mit Gülle schon, aber selbst Gülle hat ja einen geringen Energiegehalt und da ist man nicht in der Lage, große Energiemengen rauszuziehen. Ja, okay. Das sind ein paar Kilowatt und damit war die Sache gut. Okay. Also für die große Stromproduktion, so wie wir es brauchen, ist das eigentlich eher nicht geeignet. Das macht man praktisch. Man hat halt eben die Wahl, fackel ich das Klärgas ab, um es klimaneutral zu entsorgen, oder verstrome ich es nochmal zusätzlich. Das ist immer so ein bisschen... Der Aufwand ist ziemlich hoch, um das bisschen Energie noch... Genau, ja, also das ist so ein bisschen betriebswirtschaftliche Frage. Und dann kommt natürlich auch so, dass man bei menschlichen Exkrementen gleich schon wieder in ganz anderen Kategorien bezüglich Krankheitserregern und so weiter natürlich, sind. Und das natürlich auch unter anderen gesetzlichen Regularien fällt. Also ich könnte jetzt nicht menschliche Fäkalien in die Standard-Biogasanlage mit einbringen. Das würde so ohne weiteres nicht gehen. Interessant. Vom Prozess ja, von der Sache her gesetzliche Regularien eher nicht. Wird unser täglicher Haus- und Hof-Biomüll eigentlich auch in Fermentern verarbeitet? Es gibt Abfallanlagen, die gibt es tatsächlich. Wir haben in Deutschland hier nach unserer aktuellen Publikation 137 Abfallanlagen. Die gibt es. Problem Bioabfall ist natürlich, muss man auch ganz klar sagen, durch die Beimischungen, die dabei sind, doch eher als problematisch anzusehen. Deshalb... Die Prozessführung ist eigentlich bei der Kompostierung in dem Fall besser. Wenn wir Abfallanlagen haben, sind das, wie gesagt, Bioabfall gibt es, aber es gibt auch Abfallanlagen, die sich auf Speisereste spezialisiert haben und diese einsetzen, weil man dann die Begleitstoffe ganz einfach besser im Griff hat. Das bedeutet, wenn ich das jetzt mal für mich verständlich übersetze, heißt das, wenn ich aus einer Küche, eine Großküche, jetzt den Abfall nehme, kann ich mir sicher sein, okay, die Köche haben jetzt hier wirklich auch nur Speisereste reingetan. Und wenn ich die Biotonne vom Haus nehme, dann weiß ich nicht, ob Herr oder Frau Müller da jetzt irgendwie noch eine Plastiktüte oder eine Batterie reingeschmissen haben. Genau, so kann man das sehen. Ja, und wenn man mal in unsere Biomülltonnen reinguckt, das waren Sie ja bestimmt auch öfter, manchmal graust es da ja einem. Und wenn Sie mal in so eine Biomülltonne reingucken, die von der Großküche ist, das sieht doch schon relativ sortierter aus. Ja, verstehe. Das heißt, was uns daran hindert, also Moment, nee, ich komme mal kurz auf die Anlagen zurück. Sie haben es gesagt, Sie haben ein paar 137 Anlagen. 137 Abfallanlagen. Und was für eine Größe kann ich mir das vorstellen? Was erwirtschaften die so? Also die laufen dann auch permanent durch und können da ihren Beitrag leisten? Oder ist das eher eine verschwindend geringe Anzahl in der im Vergleich jetzt zum Beispiel zum Biogas der Agrarbauern und so? Na ja, gut, also Leistungs, wie gesagt, allein schon von der Anlagenanzahl her sind die leistungstechnisch wesentlich geringer, aber die Einzelanlagen ist als größer schon anzusehen. Also okay. Da reden wir schon Größenordnung 1 Megawatt bestimmt. Je nachdem, es kommt auch ein bisschen drauf an, was für Anlagen das sind. Also in meiner alten Heimat in Hessen gibt es so eine Anlage, die von einem Landwirt ursprünglich betrieben wurde oder noch wird, sagt man ganz klar. Und der hat sich auf diese Lebensmittelverwertung dann spezialisiert. Und ich glaube, die Anlage ist 500 Kilowatt oder 750 Kilowatt installierte Leistung. Also das ist einzelfallabhängig. Aber die Anlagen sind natürlich so, dass sie laufen müssen, dass sie durchlaufen müssen und haben halt eben auch den Vorteil, sie können für diese Entsorgung, die sie ja auch gleichzeitig anbieten, einen bestimmten Satz nehmen und noch eine Zusatzvergütung für sonstigen Förderungen noch erwirtschaften. Okay. Jetzt haben wir kurz darüber gesprochen. Wäre da aber jetzt noch Potenzial? Also könnten wir noch mehr von solchen Kraftwerken betreiben, wenn wir unseren Müll besser trennen würden? Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht im Kopf. Ja. Könnte sein, aber das Abfallpotenzial ist nicht so. Das Abfallpotenzial ist auch nicht hoch. Ja, nicht. Es wird schon so hoch sein. Was aber ist denn jetzt mit dieser Menge an Lebensmitteln, von denen alle sagen, die jeden Tag weggeworfen werden? Ich höre die ganze Zeit, ja, wir verschwenden ganz viel und das meiste von unseren Lebensmitteln, das wir gar nicht essen, es landet alles auf dem Müll. Und jetzt sitze ich hier vor jemandem, der Biomasse in Gas umsetzt und wir das verbrennen können. Was ist denn damit? Was ist jetzt mit dem ganzen Zeug? Ja, natürlich könnten wir das verwerten, aber das meiste landet halt eben in diesem Mischmüll, so würde ich es interpretieren, oder auch im Restmüll, der ja letztendlich nicht in diese Sammelsysteme mit reinkommt. Ja. Und wie gesagt, ich sagte ja, von der Prozessführung ist die Biotonne meistens eher der Kompostierung zuzuordnen und geht eigentlich weniger in die Biogasanlagen. Und bevor man jetzt die Lebensmittel vergärt, die übrig bleiben, sollte man vielleicht überlegen, ob man weniger anbaut. Weniger anbaut kann man gar nicht sagen, aber vielleicht die Verteilungsketten das so anlegt, dass wir nicht in die Verlegenheit kommen, was übrig zu haben. Das wäre vielleicht von der Sache natürlich noch viel besser. Viel besser, ja, aber das ist eine andere Sache. Aber diese Abfallmengen letztendlich, die habe ich momentan, die Anfall, nicht im Kopf. Das müsste ich auch mal nachgucken. Aber ich kann mir das aber nicht vorstellen, dass es nicht ein Haufen wäre. Ich meine, vor jedem Haus steht so eine Biotonne rum und sie wird halt jede Woche abgeholt. Und vielleicht, wenn man auch diese Tonne umbenennen würde, vielleicht in eine Biogastonne. Also ich gehe nicht nur einfach in die Biomülltonne, sondern ich gehe zur Biogastonne. Und dann habe ich nämlich, wenn ich da runtergehe, schon eine Mission. Ich weiß nämlich, was ich da reinwerfe, wird am Ende tatsächlich zur Energieproduktion beitragen. Und damit habe ich vielleicht auch innerlich eine ganz andere Verantwortung und denke mir, ja genau, und ich muss jetzt ganz genau aufpassen, was ich da reinwerfe. Weil alle wissen, und das hat mir auch meine Mutter und meine Oma erzählt und mein Bruder auch, dass du, Junge, pass auf, was du da reinwirfst, sonst geht nämlich die ganze Biogasproduktion kaputt. Oder? Ja, das wäre schön, wenn Menschen so funktionieren würden. Ich glaube nicht, dass Ich glaube, wenn Menschen eine Mission haben und dahinter irgendwas steht oder irgendwie, wenn eine gute Idee dahinter ist, dann nehmen Leute sowas auch schon ernster. Wie zum Beispiel, als ich ein kleiner Junge war, in der DDR das in die Schule bringen von Zeitungen in Blöcken. So, damit das recycelt wird. Was die Kinder damals da alles an diesen Zeitungen in die Schule geschleppt haben, weil das war, wir können das recyceln, wir machen daraus neues Papier. Das war eine stark aufgeladene Symbol. Ich so, ja, genau. So, und das, ich mache das jetzt. Und ich glaube, so eine Biogas-Mülltonne hat viel mehr Flair als einfach nur so ein brauner Biomüll. Wäre vielleicht mal ein Ansatz. Vielleicht würde man da auch die Abfallsortierung, die Vorsortierung besser hinbekommen, ja. wenn das tatsächlich so funktionieren würde. Gesagt, aber das wäre mal zu versuchen. Müsste man mal Herrn Altmaier anrufen. Herrn Altmaier und Herrn, fehlt da nicht noch jemand? Umweltminister und dann haben wir noch Bundeswirtschafts- und Energieministerium sind jetzt zusammen in einem Ministerium. Ich weiß gar nicht. Wer ist denn nur so ein neuer Wirtschaftsminister? Wir können alles rausschneiden, was wir jetzt nicht wissen und uns peinlich ist. Aber das sollte man eigentlich wissen. Na gut. Was passiert jetzt am Ende mit all dem, was jetzt übrig ist? Also wir haben jetzt in den Fermenter gehauen, es hat ausgegast, die Mikroben haben fröhlich gearbeitet und was passiert jetzt mit dem Rest? Also die klassische landwirtschaftliche Biogasanlage funktioniert so, dass wir ja Anbaubiomasse haben, die vorher auf dem Feld stand, beziehungsweise auch das, was an Gülle reingeht, war ja auch mal Anbaubiomasse, die von Tieren erst verwertet wurde und dann praktisch ausgeschieden wurde, die Reste. Und im Sinne vom ganz einfach vom Nährstoffkreislauf wird das dann wieder auf die Felder ausgebracht. Mhm. Ja, also praktisch wie die klassische Gülle ist genau das Gleiche. Okay, also die Qualität der Gülle für das Feld hat sich auch überhaupt nicht geändert. Nein, hat sich nicht geändert. Aus gesellschaftlicher Sicht sogar verbessert, weil wir wissen das ja, durch die Arbeitsteilung ist die Landwirtschaft immer ein bisschen mehr in den Fokus geraten, sagen wir es mal so. Und wenn Gülle ausgebracht wird und es stinkt, ist das natürlich störend und wird als störend empfunden. Und die Biogasgülle stinkt in der Regel nicht. Deshalb ist das eine gesellschaftliche Aufwertung. Ja. Und ja, definitiv. Aber ich werde damit aber auch keine Gülle los, oder? Im Sinne von, dass es weniger wird? Nein, nein, natürlich nicht. Sie bekommen keine Gülle los, aber wenn Sie einen anständigen Nährstoffkreislauf fahren, haben Sie es normalerweise auch nicht nötig, Gülle loszuwerden. Ja, natürlich. Aber, also das muss man dazu sagen. Aber ne? Ich vielleicht auch für die ganzen Leute, die jetzt vielleicht hoffen oder denken, oh toll, der Niedersachsen ist ja voll, das Grundwasser ist voll mit Stickstoff und alles ist kaputt. Und dann würde man natürlich denken, oh, ich kriege diese ganzen Schweinemastanlagen, die ganze Gülle entsorgt, ich kann es einfach vergasen. Das ist nicht der Fall. Nein, das funktioniert natürlich auf die Art nicht. Nein, diese Problematik kriegt man nicht weg und die liegt natürlich auch, sind natürlich auch andere Gründe. Bevor wir kurz zur Landnutzung, also zu den Bauern noch mal kurz kommen, würde ich gerne über eine Hybridanlage reden, die Sie in einem Projekt hier am DBFZ gerade untersuchen, wenn ich das richtig sehe. Sie heißt Bio2Geo und ist eine Hybridanlage aus Geothermie und Biogas. Wie funktioniert diese Anlage? Ja, also die Idee ist erstmal, die klassische Biogasanlage, die ja letztendlich zur Strom- und Wärmeproduktion dient, mit der Geothermie zu koppeln. Wobei wir hier sagen müssen, Geothermie im Sinne von Wärme. Wir sprechen also nicht von dem Geothermie-Kraftwerk, das Strom und Wärme bereitstellt, sondern es geht um Geothermie als Wärmespeicher für die Biogasanlage. In dem Fall, wir müssen ja verschiedene Formen der Geothermie auch unterscheiden. Wir sprechen hier von der Oberflächengeothermie. Wir bohren also auf Tiefen von 70 Meter. Mhm. Während bei der Geothermie, wie sich die Leute das oft vorstellen, da reden wir ja von Bohrtiefen 1000 Meter in Gesteine, wo wir auch Temperaturniveaus von 100 Grad plus haben, wo man auch richtig Wärmepotenzial rausholen kann, um Kraftwerke zu betreiben. Also davon reden wir nicht. Hier in dem Fall geht es um die Idee, durch die Wärmespeicherung im Boden einen Wärmespeicher zu schaffen, der mir Wärme saisonal verlagern kann. Das heißt, wenn ich im Sommer meine Biogasanlage am Laufen habe und ich habe Überschusswärme, die ich rein technisch abführen muss. Und ich müsste die über die Kühlsysteme an die Luft abgeben, hätte ich hier die Möglichkeit, in den Geothermie-Wärmespeicher einzuspeichern und meine Wärmeabnehmer, die eventuell im Winter, das wäre dann optimal ausgelegt, im Winter eine höhere Wärme, einen höheren Wärmebedarf haben, als die Biogasanlage liefern kann, dass ich dann die Wärme wieder ausspeichere. Und der Vorteil am Geothermie-Wärmespeicher ist ganz einfach der, dass ich ihn durch das Anlegen des Bohrrasters frei skalieren kann. Das heißt, wenn ich einen größeren Wärmespeicher brauche, setze ich zwei Erdwärmesonden mehr rein, was ich bei einem klassischen Wärmespeicher nicht kann. Ein klassischer Wärmespeicher ist ein Tank, der ist statisch. Und wenn ich dann zusätzliche Wärmespeicherkapazitäten brauche, bin ich an Größen gebunden. Je kleiner der Wärmespeicher dann ist, den ich noch zusätzlich hinstelle am konventionellen Wärmespeicher, desto höher sind meine spezifischen Kosten pro gespeicherte Wärme. Also muss ich zusehen, dass ich einen möglichst großen hinstelle, der dann vielleicht wieder zu groß ist. Aber also wobei im Erdboden, also das mal klar zu machen, also eine Sonne bedeutet, sie schickt die Wärme von oben nach unten. Genau. Und jetzt habe ich aber trotzdem ja in der Erde unter diesem Kraftwerk nur einen Punkt, an dem ich die Wärme wieder zurückholen kann, nämlich dort, wo das Wasser durchfließt. Das sehe ich doch richtig. Ja, genau. Das heißt, je mehr Wärme ich unten einspeise, desto größer wird auch die Fläche, die erwärmt wird von den Sonden. Ja. Und dadurch, dass die Fläche größer ist, ich aber immer nur noch an einem Punkt die Wärme entfernen kann, habe ich auch höhere Wärmeverluste, je mehr Wärme ich reinpumpe, oder? Ja, da ist die Vorstellung vielleicht von dem Speicher ein bisschen falsch. Wir arbeiten nicht nur mit einem Wärmetauscher, den wir da versenken, sondern das ist beliebig, wie gesagt, hochskalierbar. In dem Fall von der Versuchsanlage reden wir von 80 Bohrungen, die gemacht werden. Und wir speisen nicht nur an einem Punkt ein und wir speisen auch nicht nur an einem Punkt aus, sondern das sind, wie gesagt, das sind diese Wärmesonden und nur um das nochmal klarzustellen, das sind auch, wir pressen da kein Wasser ins Erdreich oder irgendwas. Das ist im Prinzip wie ein Wärmetauscher mit einem Vorlauf und einem Rücklauf. Und das funktioniert auch in dem System beim Einspeichern wie beim Ausspeichern genau so. Und man versucht, diesen Erdwärmespeicher möglichst in Kugelform anzulegen. Mhm. Das wird jetzt hier beim Versuchsfeld nicht sein, das wird rechteckig angelegt sein, aber die Kugel bietet halt eben bei größtem Volumen die kleinste Oberfläche und deshalb versucht man das eigentlich kugelförmig anzulegen, dass man möglichst keine Randeffekte hat, aber man kann auch keine Kugel, sie wollen eine Kugel in den Boden setzen. Ja, zumindest also die Erdwärmesonden werden dann so angelegt, dass sie entweder kreisförmig sind oder im Erdreich halt eben diese Kugel optimalerweise. Ja, also das ist nicht, wir bringen da, das wird dann über die Bohrtiefen geregelt, über die Geometrie der Wärmesonden. Das ist, also man bringt da nicht einen Tank oder irgendwas ein, das darf man sich nicht vorstellen, sondern wie gesagt, das geht dann rein über die Geometrie. Und man hat natürlich auch den Vorteil, dass, wenn man das richtige Gestein auswählt, wie bei der klassischen Geothermie, die wir hier für Häuser kennen, Heizung. Ich meine, Erdwärmepumpen funktionieren ja auch genauso. Die haben dann Bohrtiefen, wenn es nicht flach sind, 10 Meter, 20 Meter. Die Tiefen haben 100 Meter. Und das ist dann schon mal so gang und gäbe. Aber das, worauf wollte ich hinaus? Wo habe ich mich jetzt hin verlaufen? Wir waren bei einer Kugel, eine Kugel, sie wird eingespeist, die Wärme, ich weiß nicht, genau, nein, also jetzt habe ich wieder den Wärmegewinn. Wärmegewinn, weil im Sinne der klassischen Wärmepumpe speist man ja da nicht vorher irgendwie Wärme ein, sondern man holt die Wärme praktisch raus, hebt sie durch die Wärmepumpe auf ein höheres Temperaturniveau und holt sich praktisch die Wärme aus dem Erdboden. Und das ist bei diesem Speicher auch der Vorteil, dass ich möglicherweise geringere Speicherverluste habe oder vielleicht sogar einen Zugewinn. Es ist jetzt illusorisch, da irgendwie zu sagen, ja, ich kriege 110% raus. Unsinn. Da brauchen wir nicht hoffen. Aber wir können darauf hoffen, dass die Wärmeverluste doch deutlich geringer sind als bei einem konventionellen Schichtwasserwärmespeicher, der isoliert ist und durch die Isolierungszeit und vor allem auch über diese Speicherdauer, die wir anzielen wollen, doch höhere Verluste hat als ein Geothermie-Wärmespeicher. Ja, und das ist gerade dieser interessante Aspekt dabei. Ja, das ist super interessant. Am Ende möchte ich mich jetzt doch nochmal über Landnutzung unterhalten. Denn wir haben schon festgestellt, als wir uns über das Ausgangsmaterial unterhalten haben, wir reden hier über Dinge, die wir eigentlich auch essen können. Zum Großteil. Alles, was wir essen können, können wir auch fermentieren. Und das bedeutet jetzt, die erste Frage, die sich stellt, ist, entscheidet ein Bauer nun, der sich so eine Biogasanlage irgendwie dahingestellt hat oder ein landwirtschaftlicher Betrieb, explizit dann auch für Anbauprodukte, die sich besser fermentieren lassen, als zu verfüttern? Oder wird es wirklich so benutzt wie eine flexible, additive Variante, um Geld zu verdienen? Oder baue ich auch wirklich dann das an, was ich dann auch vergasen will? Tja, das ist letztendlich erstmal eine Frage der Preise. Mhm. Das muss man ganz klar so sagen. Warum hat ein Landwirt überhaupt Biogasanlagen gebaut? Das liegt ganz einfach daran, es gibt eine konstante Vergütung. Zumindest war das in den ursprünglichen Erneuerbaren Energiengesetzen so vorgesehen. Gerade so Erneuerbare Energiegesetz Version 2009 bis 2012. Da war das äußerst interessant. Und das hat man natürlich gemacht, weil die landwirtschaftlichen Erzeugerpreise doch ziemlichen Schwankungen unterliegen. Also Getreidepreise, Milchpreise, alles, was wir da so haben. Und man hat sich dadurch eine Stabilisierung des Einkommens erhofft, die es auch in den meisten Fällen gegeben hat. Sprich, ganz klar Einkommensstabilisierung, deshalb hat man es gemacht. Ja, ist natürlich auch, wie gesagt, davon abhängig, was könnte ich alternativ auf der Fläche anbauen und wie viel Erlösstabilisierung, Einkommensstabilisierung könnte mir das alternativ dazu bringen. Wenn die Anlage dann erstmal steht, muss ich sie füttern, ich habe meine Investition getätigt, ich muss sie versorgen, dass ich meine Anlage fahren kann, dass ich nachher am Ende der Laufzeit auch tatsächlich die Investition dann wieder ausgeglichen habe. Um das mal kurz im Größenverhältnis zu setzen, ein Bauer hat jetzt, sagen wir mal, wenn ich jetzt die Biogasanlage anspreche, die vielleicht die meisten Leute kennen, wenn sie irgendwo in der Landschaft an der Autobahn langfahren. Ich glaube, da würde im Kopf bei einigen Leuten vielleicht jetzt eine gewisse Größe aufploppen. Ich hoffe jetzt, bei Ihnen und bei mir kommt auch so ungefähr die gleiche Größe in der Vorstellung in den Kopf. Wie viel Hektar von Mais bräuchte ich jetzt, wenn in einem normal guten produktiven Jahr, um das Ding permanent zu betreiben? Gibt es dafür eine Zahl? Wenn wir von der Anlage sprechen, die Ihnen im Kopf rumschwirrt und mir, würde ich sagen, das ist eine Größenordnung zwischen 1,5 und 2 Megawatt Gas-Direkteinspeisungsanlage. Und da reden wir dann so um die, naja, wie viel wird es, ich muss gerade mal überlegen, naja, 500 Hektar Mais. 500 Hektar. Um den Dreh wird es sein. Das ist aber nicht die klassische landwirtschaftliche Anlage. Aha. Reden wir mal von der klassischen landwirtschaftlichen Anlage. Vielleicht so das, was jetzt nach der neuen Gesetzgebung unter Gülle Kleinanlage bekannt ist. Das ist das, was jetzt ein Kleinbauer sich auch leisten kann? Ja, das ist sowas, was man mit einem Milchviehbetrieb sich hinstellen würde, was eine ziemlich hohe Vergütung bekommt. Noch für den Strom, was ein Milchviehbetrieb anständig leisten kann. Das sind 575 kW elektrisch, die in Grundlast gefahren würden, die möglichst 8.500 Stunden im Jahr. Aber wir reden da jetzt von der Leistung auch, wie Kilowattstunden? Genau, Kilowatt elektrisch ist das, was installiert ist, ein Generator, was eine elektrische Energie abgeben kann. Kilowattstunden würde heißen, multipliziert mal Generatorlaufzeit im Jahr, das wären also die 75 mal die 8.500 Stunden, dann hätten Sie die Stromerzeugung in Kilowattstunden. 75 Kilowatt ist eine ganz schöne Menge. Nee, das ist relativ. Also für, oder, naja, also ich meine jetzt, es ist auf jeden Fall viel mehr, als ein Haushalt bräuchte. Also es ist mehr, als der Bauer braucht, das würde ich damit sagen. Oder lässt sich so ein Hof gerade mal so mit 75 Kilowatt betreiben? Das kommt ein bisschen auf den Hof an. Ja. Wenn sie eine Schweinezucht haben, wird es vielleicht eventuell schwierig oder auf die Hofgröße kommt es an. Aber in der Regel ist da natürlich was übrig. Ja, das verbrauchte normalerweise ein landwirtschaftlicher Betrieb nicht. Aber, wie gesagt, wenn wir von der Größenordnung reden und wir wollen sie rein mit Gülle betreiben, reden wir von 10.700 Tonnen Gülle im Jahr. Mhm. Das ist noch ein bisschen abstrakt. Das ist noch abstrakt, wenn ich jetzt aber sage, das sind 600 Rinder, die man im Stall haben muss, etwa plus minus, kommt auf die Rasse an, kommt drauf an, sind es Kälber, bla und so weiter. Ja. Das ist sehr grob geschossen, aber das ist die Größenordnung. 600 Kälber sind schon für den Betrieb ganz ordentlich. Ja, 600 Rinder sind, ja, für Ostbetriebe, für Ostbetriebe, ja, ist das schon wenig hier. Also da reden wir schon von 1000 Rinder gibt es hier schon. Immer wieder, ich habe gar keine Ahnung. Genau, ja, also was ist so jetzt so ein Standardbetrieb, wer sich jetzt sowas hinstellt, wie viele Rinder haben die? Naja, also jetzt hier in meiner Heimat ist zum Beispiel die Betriebsgröße, sprechen wir von ganz anderen Kategorien, da ist ein großer Milchviehbetrieb mit 200 Rindern, das ist ein richtig großer Milchviehbetrieb. Mit 200, das ist ein richtig 200, großer. Mit 200 Rinder ist ein richtig dicker Milchviehbetrieb. Und hier ist das eher weniger. Hier ist im Osten ist das eher weniger. Und da gibt es Leute, die haben so eine Anlage und die füttern noch ein kleines bisschen Mais zu, als Hauptenergieträger. Mengenmäßig nicht wahnsinnig viel. Aber wie gesagt, das bringt halt eben die Hauptenergie. Weil wenn sie jetzt die gleiche Anlage, fällt dann aber gesetzlich nicht mehr unter Gülle-Kleinanlage, weil die müssen mindestens 80% Gülle einsetzen. Mhm. Würde ich die jetzt 50-50 betreiben, sprich 50% Gülle, 50% Silomais, wir sprechen hier von Masseprozenten, dann würden mir im Schnitt 70 bis 100 Rinder ausreichen und ich bräuchte noch zusätzlich 28 Hektar Silomais-Anbaufläche. Damit würde ich meine 75 kW mit den 8.500 Laufstunden versorgen können. Das ist dann natürlich auch was anderes. Dann bin ich ja sozusagen, ab dem Moment, wenn ich das 50-50 mache, bin ich ja sozusagen ein Energiebauer. Genau. Ab dem Moment bin ich ja, das ist eigentlich schon interessant, eigentlich ist sozusagen der Energiebauer eigentlich eine völlig neue Form der Landwirtschaft, die wir jetzt erst eingeführt haben, die es vorher noch gar nicht gegeben hat. Ja, Energiebauer ist nicht der Begriff, der da grossiert von. Man spricht hier vom Land- und Energiewirt. Das ist tatsächlich der Begriff. Okay. Und vielleicht nochmal, um auf eine Sache zu kommen, wo wir eigentlich so die Landwirtschaft, also die klassische Biogasanlage einordnen können, von den Flächen her, die sie braucht. So die klassische Anlage war so die 250 kW Grundlastanlage, 8.500 Laufstunden im Jahr. Und würde ich die nur mit Gülle betreiben wollen, mit Rindergülle, würde ich so 32.000 Tonnen im Jahr brauchen, entspricht 1.800 Rinder. Ja. Hier bei den Ostbetrieben gibt es solche Betriebe, ja, durchaus, würde das gehen. Würde ich wieder eine 50-50-Variante fallen, dann würden mir meine 230 Rinder reichen, sprich bei mir in der Heimat, wäre das eine Option. Und ich würde noch etwa 85 Hektar Silomais zufüttern. Das ist tatsächlich das, was auch vorzufinden ist, also zumindest bei uns in Hessen, war das so die Standardanlage und also die landwirtschaftliche Standardanlage, wenn man überhaupt von Standardanlage reden kann, ist sehr schwierig nochmal, also jede Anlage ist individuell technisch, individuell ins Hofgeschehen eingebettet, also nicht unbedingt alles immer einfach, aber die bewegen sich normalerweise zwischen 250 und 500 kW installierter Leistung tatsächlich. Ja, aber das reicht ja auch nicht für ein kleines Dorf. Also für ein kleines Dorf vielleicht noch gerade so. Ja. Aber ne, also ich versuche jetzt nur also zu überlegen. Ne? Ich habe einen bäuerlichen Betrieb, der jetzt ein bisschen größer ist, dass er so eine Anlage betreiben kann. Ja. Es gibt Überlegungen, je nachdem, dass sie Stromeigenversorgung vom Hof haben. Aber das ist auch letztendlich immer... auch betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll gewesen, weil der Einspeisepreis in der Regel höher war als der Strombezugspreis teilweise. Das muss man auch ganz klar sagen. Aha. Ja, das ist auch kein Geheimnis. Das ist auch nach den Vergütungssätzen ganz klar so gegeben. Das macht aber keinen Sinn. Das ist eine andere Sache. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also, da muss man sich auch sofort die Frage stellen, sobald ein Bauer mehr Geld bekommt, als jemand anders bezahlt für den Strom, wo kommt das Geld her, was der Bauer dann bekommen hat? Fehlt irgendwie mir ein marktwirtschaftlicher Kreislauf. Und dann ist auch die Frage, bauen wir hier wieder ein System, genauso wie unsere gesamte Landwirtschaft, die auf Teufel komm raus auf Subventionen angewiesen ist und nie wieder aus diesem Höllenrad rauskommt und für immer in diesem Fall einer Energiesubventionspolitik gefangen ist, und kommt da ein Bauer mit irgendeiner Wirtschaftsform überhaupt jemals raus? Muss man ganz klar sagen, vor dem Problem steht man momentan. Weil wir haben jetzt den Anlagenbestand, der durch die erneuerbare Energiegesetzgebung letztendlich aufgebaut wurde. Und die Anlagen haben ja eine Laufzeit von 20 Jahren insgesamt, wo diese Förderung zustand. Mhm. Und die ersten Anlagen, die sehr früh ans Netz gegangen sind, fallen langsam aus dieser Vergütung raus und stehen dann vor dem Problem, was machen sie denn? Baue ich die Anlage zurück, betreibe ich sie weiter? Die Novellierungen vom Erneuerbaren Energiegesetz lassen da zwar Möglichkeiten zu, sind aber wirtschaftlich nicht unbedingt attraktiv. Weil ich bin ja letztendlich gezwungen, einen bestimmten Strompreis zu erwirtschaften, damit ich nachher kein Geld drauflege. Und das kann sich ja tatsächlich keiner leisten. Mit der Konsequenz, dass, wenn man die Gesetzgebung so lässt, wenn man das als Szenario betrachtet, der Anlagenbestand wieder kleiner wird und wir auf Hinsicht von der Bioenergieerzeugung mit Biogas wieder eine zurückgehende Leistung haben. Und ob das energiesystemtechnisch gewünscht ist, ist wieder eine andere Frage. Ja, es macht auch keinen Sinn, etwas zurückzubauen, in das man vorher Geld investiert hat, was vor allen Dingen noch ein paar Jahre laufen würde, oder? Also das ist der Punkt. Und da an dem Punkt steht gerade die Gesetzgebung, was man denn eigentlich will. Und man muss ganz klar sagen, die Bioenergie in Form von Biogas trägt schon dazu bei, das Stromnetz mit stabil zu halten. Wenn man jetzt gerade an den Kohleausstieg... Was war denn eigentlich jetzt mit der Kohlekommission, als sie sich getroffen haben? Stand da zu Biogas ein paar Sätze drin? Wissen Sie das? Das weiß ich jetzt konkret nicht. Ja. Ich kenne jetzt nur dieses Ausstiegsdatum mit 2038. Ironischerweise, wenn man jetzt Szenarien hernimmt, ist das auch der Zeitpunkt, wo wir nahezu keine Biogasanlagen mehr am Netz haben, wenn die Gesetzgebung so bleibt und hier keine Wege gefunden werden. Also ist allerdings Worst-Case-Szenario, muss man auch ganz klar sagen. Aber das wäre ja völlig bescheuert. Also, keine Ahnung, ich blase riesengroß was auf, wir bauen das alles auf und dann sagen wir, okay, das... Gut, man muss. Die Grundsatzfrage wäre doch eigentlich, warum ist das nicht wirtschaftlich? Eigentlich ist ja das die. Wir können ja auch nicht davon ausgehen, dann, wie gesagt, es ist ja auch keine Lösung zu glauben, dass der Staat es für immer subventioniert. Es muss halt irgendwie doch schon eine Wirtschaftsform sein, die es irgendwie schaffen muss, irgendwie auf beiden Füßen zu stehen und zu sagen, okay, wir können, also das ist eine rentable Wirtschaftsform, um Energie zu produzieren. In der Ansicht muss es sich entwickeln, weil sonst. Oder? Das ist schon richtig. Das ist falsch. Das ist natürlich schon richtig, aber wie will man das erreichen? Hm. Also man muss ganz klar sagen, bei Biogasanlagen reden wir von Stromproduktionskosten, von Kosten. Also da ist dann nicht kein Gewinnaufschlag und nichts dabei. Im günstigsten Fall kann man mal vielleicht 9 Cent, das sind dann aber dann sehr gute Anlagen, wo vielleicht auch schon Bauteile abgeschrieben wurden, die erneuerbar worden sind. In der Regel bewegen wir uns irgendwo zwischen 13, 14, 15 Cent, manchmal sogar noch höher. Also eine Gülle-Kleinanlage wird nicht unter die 18 Cent kommen momentan, also mit den 75 kW. Das gibt ganz einfach... diese Skalenwirtschaft, die Skalierung nicht her von den Investitionskosten, die sie machen müssen. Sie müssen ja auch Auflagen erfüllen und es kommt ja immer mehr dazu. Das ist ja der Punkt. Also ja. Müssen sie in Hinsicht auf Gewässerschutz und so weiter, müssen ja Auflagen erfüllt werden und die schlagen sich dann nachher ja auch in den Kosten nieder. Und im Gegensatz zu konventionellen fossilen Strom, der ja wesentlich geringere Stromgestehungskosten hat, haben sie da relativ schlechte Chancen, ja, dagegen anzukommen. Wobei das aber auch bedeutet, dass Biogas auch im Vergleich zu den anderen regenerativen Energien teurer ist. Ja, natürlich teurer, aber auch in dem Punkt systemdienlicher. Wie gesagt, Biogas können sie flexibel einsetzen, während Wind und Solar ganz einfach sehr, sehr großen Schwankungen im Tagesverlauf und auch saisonal unterlegen ist. Und das könnte man ganz einfach mit Biogas ausgleichen. Ja. Dafür wäre Biogas tatsächlich eine Option, um das, man kennt ja seine Lastgänge am Tag. Und wenn man die Biogasanlagen so fährt, dass man diese Lastspitzen rauskriegt. Also es wird nicht so sein, dass Biogas sinnvoll ist, um wie jetzt Pumpspeicherkraftwerke das leisten können, innerhalb von 30 Sekunden hochzufahren. Die Pumpspeicherkraftwerke haben tatsächlich diese Umstaltzeiten und können dann in geringer Zeit auch Riesenleistungen zur Verfügung stellen. Die haben Maschinensätze, da reden wir von 100 MW und nicht ein paar KW. Aber Biogasanlagen wären im Sinne der der geplanten Regelleistung und auch im Verbund mehrerer Biogasanlagen, man redet ja da immer gerne vom virtuellen Kraftwerk, das man dann einsetzt, um Regelleistung zur Verfügung zu stellen, da wären die schon brauchbar. Ja, das bedeutet also eigentlich müsste man, wenn man über das Szenario spricht, wir haben regenerative Energien, ist das sozusagen die etwas teurere Variante, die auch gestützt werden muss, um sozusagen den mittleren Preis, den wir dann fahren müssen, der irgendwo dann dazwischen liegen wird, vom Verbraucher dann verlangen zu können, um das wieder umzusetzen, auf zu sagen, okay, da müssen wir mehr Geld investieren, weil wir brauchen diese Komponente, um Schwankungen auszugleichen. Dann würde ich jetzt meine letzte Frage, wie sehen Sie die Zukunft von Biomasseverarbeitung vielleicht noch ein bisschen abändern, weil darüber haben wir so ein bisschen gesprochen, sondern würde nochmal vielleicht explizit nach einem positiven und einem negativen Szenario fragen. Und zwar also die Zukunft von Biomasseverarbeitung und vielleicht auch noch in der Frage so ein bisschen das Potenzial zum Träumen, wenn man dann vielleicht so ein paar größere Sachen außer das Biogas vielleicht noch mit reinnehmen möchte. Vielleicht fangen wir da mal mit dem Negativen an. Mhm. Das Negative wäre ja letztendlich wieder ein Rückfall zu den Fossilen. Was natürlich auch immer so ein bisschen von dem, man redet ja immer davon, dass das Öl ausgeht. Ja, das muss man ja auch ganz klar sagen. Das wurde schon vor 50 Jahren erzählt, wird heute erzählt und es ist noch nie eingetreten. Und es ist auch nicht absehbar. Das ist auch eine ganz klare Geschichte. Die Prospektionsmethoden werden besser. Sie werden billiger, Vorkommen sind wirtschaftlicher zu erschließen durch neue Techniken. Sprich, wenn ich wieder einen höheren Ölpreis habe, findet sich eine Technik, die sehr lohnenswert wird. Es ist dann wieder mehr Öl auf dem Markt, es wird billiger, sprich Fracking und so weiter. Das ist ja ganz dieser ganze Zyklus, den man ja beobachten kann. Und das ist natürlich immer so ein bisschen das Horrorszenario, dass man eigentlich nie in die Situation kommt, dass jetzt diese Technologien wie Bioenergie, Biogas speziell, was sich ja systemdienlich einsetzen lässt, auf die Schiene bekommt, dass es sich betriebswirtschaftlich lohnt. Das ist die betriebswirtschaftliche Sicht der Dinge und da muss man vielleicht sagen, ist die Gefahr des Zurückpendelns doch gegeben oder im schlimmsten Fall wieder das Zurückpendeln zur Atomkraft. Ich meine, es ist sehr schnell zerschlagen worden und genauso schnell ist es auch wieder ausgegraben. Sehe ich eine gewisse Gefahr. Wird von meinen Kollegen nicht ganz geteilt, aber das ist meine Ansicht der Sache und vielleicht auch so ein bisschen die Sicht des Geowissenschaftlers auch dahinter. Wunschvorstellung wäre natürlich, ich meine, die Frage nach der Zukunft der Bioenergien, vielleicht ist das ein bisschen, vielleicht muss man das ein bisschen anders formulieren noch und eher dahin bringen, dass man es positiv sehen muss und sagen, naja, die Bioenergien sind die Chance darauf, dass wir eine anständige Zukunft haben und dass wir doch im Sinne des Klimawandels die Kurve noch einigermaßen auf eine Bahn kriegen, die wir letztendlich von der Erhaltung des Lebensraums bzw. unsere Lebensraumbedingungen doch dienlich sind. Denn man muss ja mal ganz ehrlich sein, ob wir jetzt CO2 in die Luft blasen oder nicht, das Gesamtsystem Erde, das interessiert das erstmal nicht. Es sind ja unsere Lebensbedingungen, die wir dadurch verschlechtern, ja. uns die Nahrungsgrundlage nehmen und uns letztendlich alles vernichten, wenn es uns nicht mehr gibt, dann regelt sich das auch alles ganz anders. Aber das ist, wie gesagt, geowissenschaftliche Sicht. Und die Bioenergie, denke ich, ob es das jetzt, denke ich schon, dass das der Weg ist, wie wir das System doch dahingehend verändern können, dass wir dieses Ziel auch erreichen können. Also eine der Wege, dass wir das hinbekommen, und dann ist das Ganze doch letztendlich eine Frage nach unserer Zukunft auch. Das ist ein wundervolles Schlusswort. Ich möchte da gar nicht mehr hinzufügen. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg bei den folgenden Projekten, die hier im Deutschen Biomasseforschungszentrum anstehen, für Sie und für das gesamte Institut. Und ich hoffe, dass auch vielleicht viele junge Leute zugehört haben, die vielleicht sich vorstellen können in der Zukunft, die vielleicht schon wissen, dass sie Nerds werden wollen, aber noch nicht welche. Und dann ist hier vielleicht, hat es einige getroffen, gesagt, ja, das würde mich super interessieren. Das will ich unbedingt in Zukunft machen. Hier wäre ein Anlaufort, um sich das mal anzuschauen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und für all die Informationen und wünsche einen schönen Tag und auf Wiedersehen an die lieben Zuhörer. Ja, danke, Herr Pfaff. War ein sehr schönes Gespräch.